Kommunistenkneipe, der Podcast mit Fabian. Herzlich willkommen bei der Kommunistenkneipe und heute zum ersten Mal als Gast in der Kommunistenkneipe mit dabei, Bafta Sabo. Bafta Sabo ist Sozialwissenschaftlerin, Publizistin und Aktivistin. Sie beschäftigt sich mit Rassismus, Klassenpolitik und postkolonialen Strukturen. Zudem schreibt sie für verschiedene linke Medien. Unter anderem hat sie in der Z Nummer 138 der Zeitschrift Marxistische Erneuerung vom Juni 2024 zusammen mit Janina Puder und Eleonora Roldan-Mendivil den Aufsatz Überausbeutung, ein begriffshistorischer und konzeptioneller Überblick veröffentlicht, der für mich auch der Grund war, sie heute einzuladen. Bafta, herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Hallo Fabian, danke für die Einladung. Bafta, nach Marx beruht Ausbeutung darauf, dass Lohnabhängige mehr Wert produzieren, als sie in Form von Lohn zurückerhalten. Ein Teil des Tages arbeiten sie zum Ersatz dessen, was der jeweils gesellschaftlich anerkannte Wert ihrer Arbeitskraft ist und zu dessen Reproduktion notwendig ist. Ein anderer Teil des Tages arbeiten sie für den Profit des Kapitals. Der nicht entlohnte Teil ihrer Arbeitszeit oder auch die Mehrarbeit schafft Mehrwert, den sich die Kapitalisten aneignen. Diese Ausbeutung der Lohnabhängigen kann durch absolute Mehrwertproduktion, Verlängerung der Arbeitszeit oder auch Verdichtung der Arbeit oder durch relative Mehrwertproduktion, Erhöhung der Produktivität, sodass ein größerer Teil der Arbeitszeit unbezahlt bleibt, intensiviert werden. Soweit, was im Sinne von Marx Ausbeutung ist. Aber was ist nun Überausbeutung und wie unterscheidet sich Überausbeutung vom marxischen Ausbeutungsbegriff? Genau, also es geht bei Überausbeutung nicht darum, sozusagen so eine Alternative zum marxistischen Ausbeutungsbegriff zu definieren, sondern wir verstehen ihn als eine Form der Überausbeutung, wie Marx sie beschreibt. Aber in seiner Auseinandersetzung mit Ausbeutung konzeptualisiert er Ausbeutung ja erstmal als so den zentralen Ausbeutungsmodus im Kapitalismus, in der Art, wie du ihn gerade beschrieben hast. Und das setzt voraus, dass sozusagen dass es so eine Maximal- und eine Minimalgrenze des Arbeitslohns gibt, also des Ausbeutungsniveaus in einer Gesellschaft. Also die Maximalgrenze wäre dann sozusagen, dass ArbeiterInnen nicht so viel verdienen können, dass am Ende kein Mehrwert abgeschöpft werden kann. Also so ein Teil muss unbezahlt werden. Und die Minimalgrenze ist eben das Reproduktionsminimum in einer Gesellschaft. Also Menschen müssen irgendwie in der Lage sein, von ihrem Lohn zu leben und nicht zu verhungern, weil sie dann als Arbeitskräfte nicht mehr zur Verfügung stehen. Und dieses Mindestreproduktionsniveau muss irgendwie gegeben sein. Wir sehen jetzt aber, dass es sozusagen Fälle innerhalb der Ausbeutung gibt, in denen dieses Reproduktionsniveau nicht gegeben ist. Also in der diese Minimalgrenze unterschritten wird. Das hat es gerade in der Anfangszeit des Kapitalismus auch in den Fällen, die sich Marx angeguckt hat, gegeben. Also wenn wir uns jetzt mal England anschauen, dann gab es dort irgendwie Arbeiter, die krass überarbeitet wurden, die unter ihrem Reproduktionsniveau bezahlt wurden, sodass sie wirklich einfach verelendet sind an ihren Arbeitsbedingungen, teilweise 20-Stunden-Arbeitstage und so weiter. Also dass sozusagen auch da von Überausbeutung ein Stück weit gesprochen werden kann. Das, worum es sozusagen eigentlich geht bei der Konzeptualisierung dieses Begriffs, ist aber Fälle von Überausbeutung, die sich vor allem in Ländern befinden, die wir heute als globaler Süden bezeichnen. Also dort gibt es sozusagen nochmal so eine ein bisschen andere Einbindung der Arbeitskräfte in den Kapitalismus. Das heißt, das Reproduktionsniveau wird teilweise unterschritten. Also die Leute kriegen teilweise einen Lohn, der überhaupt nicht in der Lage ist, ihre und ihre familiäre Reproduktion zu sichern. Und deswegen sind die Leute darauf angewiesen, zum Beispiel, die haben dann zum Beispiel noch so ein bisschen Land, auf dem sie noch ein bisschen Lebensmittel anbauen und nur so sind sie überhaupt in der Lage, ihre eigene Reproduktion zu sichern. Also rein durch den Lohn kann die Reproduktion nicht gesichert werden. Und in solchen Fällen würden wir dann eben von Überausbeutung sprechen. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel nach Deutschland geht, also Marx spricht ja auch von so einem bestimmten gesellschaftlichen oder kulturellen Niveau des Werts der Arbeit. Also sprich, wir haben hier gesellschaftliche Kämpfe, Klassenkämpfe gehabt, in der sich sowas rausgebildet hat wie das, was das gesellschaftlich anerkannte Minimum ist, was aber durchaus über das reine existenzielle Minimum hinausgehen kann. Also dass man zum Beispiel sagen kann, ja, so und so viel Teilhabe an kulturellen Aktivitäten, Genussmittel, eine Wohnung mit so und so viel Quadratmetern statt eben einfach nur vielleicht ein Bett. Das ist irgendwie der gesellschaftliche Standard. Inwiefern kann man da auch mit dem Begriff Überausbeutung arbeiten, wenn so dieser kulturelle Durchschnitt unterschritten wird? Ich glaube, das ist so ein bisschen Gegenstand der Diskussion. Also es ist so ein bisschen offen in der Art, wie wir den Überausbeutungsbegriff konzeptualisieren. Das ist ja jetzt kein Konzept, was breit diskutiert wurde. Ich würde sagen, dass man ein Stück weit auch in Deutschland von Überausbeutung sprechen kann, in Fällen, wo genau dieses gesellschaftliche Reproduktionsniveau unterschritten wird. Also gerade wenn wir uns zum Beispiel migrantische Arbeitskraft anschauen, die aufgrund von fehlender Staatsbürgerschaft oder fehlender anderer rechtlicher Absicherung gar nicht auf bestimmte Errungenschaften, ne, die du gerade erwähnt hast. Also alle dieses erhöhte Reproduktionsniveau in Deutschland ist ja auch nicht einfach so zur Verfügung gestellt für die Arbeiterinnen, sondern das ist ja ein Ergebnis von Klassenkämpfen, die genau dieses Niveau irgendwie erkämpft haben. Und dann gibt es aber trotzdem Menschen, die auf dieses Niveau gar keinen Anspruch haben, weil sie darauf rechtlich zum Beispiel keinen Anspruch haben. Und das machen wir in unserem Artikel, den du ja gerade eingangs erwähnt hast, so ein bisschen auf, dass wir auch da von Überausbeutung sprechen, weil sozusagen da trotzdem noch so eine Ungleichheit entsteht und das auch ein Stück weit, ich sage jetzt mal, imperialistische Gefälle voraussetzt, weil Migrantinnen in der Regel aus Niedriglohnländern kommen und deswegen besonders ausgeliefert sind hier als migrantische Arbeitskraft. Aber das ist eben Gegenstand der Konzeptualisierung, die noch, ich sage jetzt mal, ein Stück weit offen bleibt. Ja, du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen ein bisschen angesprochen, welchen Zusammenhang mit Imperialismus einerseits und Klassenkämpfen in gegebenen Gesellschaften andererseits gibt es denn? Also kann man da vielleicht auch ja von Form von Post- und neokolonialer Ausbeutung sprechen, die sich so in dieser Überausbeutung ausdrücken? Ja, also der Begriff der Überausbeutung bezieht sich ja auf ein Essay, was damals von Rui Marini geschrieben wurde. Das ist ein brasilianischer Marxist und Historiker, der in seinem Essay Dialectics of Dependency, also die Dialektik der Abhängigkeit, diesen Begriff einführt. Und er meint eben, dass es eben genauso eine Form von nachkolonialer Ausbeutung ist, also dass die Überausbeutung in der nachkolonialen Phase ansetzt. Und er beschreibt zum Beispiel auch, wie die Überausbeutung voraussetzt, dass zum Beispiel eine Abschaffung der Sklaverei voraussetzt, weil erst wenn die Sklaverei abgeschafft ist und die ArbeiterInnen irgendwie frei und ungebunden sind, ist es überhaupt möglich, sie unter ihr Reproduktionsniveau zu drücken, was vorher in der Form eher nicht so möglich war, weil Sklaven natürlich als Besitz nochmal anders an das Kapital gebunden waren. Also insofern kann man es auf jeden Fall als so nach oder ja, postkoloniales Verhältnis von Ausbeutung konzeptualisieren. Der Zusammenhang mit Imperialismus ist, dass es eingebettet ist in einen imperialistischen Weltmarkt. Also es setzt voraus, dass es Gefälle zwischen dem, was wir so als globalem Norden und globalen Süden kennen, das gibt. Und das also bezieht sich sozusagen auf das, was in der Dependenztheorie, also die Theorieschule, aus der dieser Begriff kommt, so als ungleicher Tausch bekannt ist. Und deswegen voraussetzt, dass es sozusagen eine Differenz gibt in der Art, wie Ausbeutung im globalen Norden und Ausbeutung im globalen Süden stattfindet. Also ich führe das vielleicht noch so mal ein bisschen aus. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, dass das Reproduktionsniveau in Ländern des globalen Nordens, also vor allem in westlichen Ländern, durch Klassenkämpfe erkämpft wurde und deswegen kapitalistische Arbeitsverhältnisse auch so ein bisschen zivilisiert wurden durch diese Klassenkämpfe. Das hat es in Ländern des globalen Südens, also vor allem in den ehemaligen Kolonien aus unterschiedlichen Gründen in der Form nicht gegeben, unter anderem auch, weil Klassenkämpfe nochmal von einer anderen Repression betroffen waren und auch die Form der Ausbeutung als koloniale Ausbeutung erschienen ist und deswegen der Widerstand sich vor allem gegen die politische koloniale Herrschaft gerichtet hat. Und deswegen waren sozusagen Arbeitsverhältnisse nicht immer im Zentrum des Widerstandes, auch wenn sie sozusagen eigentlich der Kern der kolonialen Ausbeutung waren. Und deswegen hat man in diesen Ländern nochmal eine andere Entwertung der Arbeitskraft. Und diese Entwertung der Arbeitskraft drückt sich dann sozusagen darin aus, dass diese Länder vor allem exportorientiert arbeiten. Es gibt dort eine geringere Kaufkraft. Das heißt, Produkte, die produziert werden können, in den Ländern selbst gar nicht profitabel realisiert werden, weil die Löhne so niedrig sind und die Kaufkraft einfach nicht hoch genug ist. Das heißt, dass diese Länder vor allem auf den Export ausgerichtet sind. Das heißt, Produkte, die dort produziert werden, werden in den Ländern gar nicht realisiert, sondern werden eben exportiert und nach außen verkauft. Und dadurch entsteht sozusagen so ein globales Gefälle, was in diesen imperialistischen Weltmarkt eben eingebettet ist. Und das wird eben ausgeglichen dadurch, dass in diesen Ländern dann die Arbeitskraft überausgebeutet wird. Also Erhöhung der vor allem absoluten Mehrwertproduktion, Verlängerung des Arbeitstages, Herabsetzung der Reproduktionskosten, genau und so weiter. Man kann es jetzt sagen, so ausdrücken, dass die Bedingungen des Klassenkampfs, die Kräfteverhältnisse in den Ländern so ungünstig sind, dass man den Wert der Arbeit so weit nach unten gedrückt hat, dass letztendlich diese Länder noch die Gewinne in den kapitalistischen Ländern bezuschussen, sozusagen. Also dass der Mehrwert so ausgedehnt wird, dass man ja, also sich diesen Mehrwert dann von Seiten der, weiß ich, multinationalen Konzerne, die dort irgendwie Rohstoffe produzieren oder die Agrarwaren einkaufen und sie dann zu Konsumzwecken aufbereiten, dass sie dann in einem kapitalistischen Zentrum verkauft werden können, dass sich dort eigentlich erst die Gewinne realisieren, die aber eigentlich, ja, also die Wertschöpfung hat in diesen Ländern stattgefunden, denen die Überausbeutung stattfindet, aber die Gewinne werden sich im kapitalistischen Zentrum, werden da realisiert. Dann haben wir aber teilweise auch, wir hatten es jetzt schon angesprochen, Situationen, in denen auch im kapitalistischen Zentrum selbst diese Überausbeutung stattfindet. Wir hatten gerade kurz schon drüber gesprochen. Was sind denn die, ich sage jetzt mal, institutionellen und ideologischen Voraussetzungen dafür, dass man Überausbeutung im Sinne von so Lohndrückerei und Herabdrücken der Arbeitsbedingungen ermöglichen kann? Nehmen wir vielleicht mal als Beispiel bei den von dir schon angesprochenen Migranten. Also zu den ideologischen Voraussetzungen kann man natürlich sowas wie Rassismus erwähnen oder sowas wie Nationalismus. Also dass es so Ideologien der Ungleichwertigkeit gibt, die natürlich auch irgendwie legitimieren, dass MigrantInnen schlechter bezahlt werden oder unter schlechteren Arbeitsbedingungen arbeiten und leben oder dass es überhaupt möglich ist, Menschen zu entrechten, je nach ihrem Aufenthaltsstatus oder je nach ihrer Staatsbürgerschaft. Was man bei Rassismus vielleicht dazu sagen muss, ist, dass er natürlich auch also nicht nur eine Voraussetzung, sondern auch ein Ergebnis aus diesen Überausbeutungsstrukturen ist. Also er legitimierten, also Überausbeutungsstrukturen legitimieren Rassismus. Sie ermöglichen es, dass so ein Rassismus gesellschaftlich plausibel erscheint, weil du Menschen in der Gesellschaft hast, die tatsächlich entwertete oder minderwertige Arbeit leisten oder eben unter solchen Bedingungen arbeiten und leben. Und auch so Nationalismus, der wird ja immer weiter verfestigt dadurch. Also gerade so diese rechten Antworten auf Migration greifen ja immer wieder auf, dass MigrantInnen häufig als Lohndrücker und so weiter eingesetzt werden. Also dass sie unter schlechteren Arbeitsbedingungen bereit sind zu arbeiten, als jetzt zum Beispiel deutsche ArbeiterInnen oder ArbeiterInnen, die einen sicheren Aufenthaltsstatus haben in Deutschland. Und das berechtigt natürlich auch, Menschen weiter zu entrechten und auch daran ideologisch nochmal festzuhalten. Also ich würde sagen, da besteht so eine Wechselwirkung aus Rassismus und Nationalismus einerseits als Voraussetzung, andererseits auch als Ergebnis aus diesen überausbeuterischen Strukturen. Ja, was ich bei eurem Sammelband auch eine sehr gute Formulierung von dir fand, war, du hast es an einer Stelle auch als Dialektik von Ausbeutung und Vernichtung bezeichnet. Also sozusagen, dass das nicht nur jetzt dem Zweck entspricht, migrantische Arbeit zu entwerten, sondern dass daraus auch nochmal irrationale Formen von Rassismus erwachsen können und dass sich sozusagen gegenseitig verstärkt. Die Formulierung ist gar nicht von mir, sondern von Jost Müller aus einem Essay zu, ich glaube, es war die Dialektik des Antirassismus. Und genau diese beiden Seiten von so einem Rassismus, finde ich, kann man sehen an Pogromen gegen migrantische Arbeitskräfte, die es in diesem spanischen Ort Almería gab. Also dort gab es ja so Fälle von, ja, also man kann es wirklich als richtige Pogrome bezeichnen gegen vor allem nordafrikanische Arbeitskräfte, die dort in Spanien als sehr billige ArbeiterInnen auf so Gemüsefarmen arbeiten und wo sozusagen die lokale Bevölkerung von extrem krassen Arbeitslosigkeit, also die hatten da, glaube ich, teilweise Arbeitslosenraten von 50%, betroffen waren, wofür sie natürlich die MigrantInnen vor allem verantwortlich gemacht haben und nicht die Besitzerin von den Großfarmen, die dann zu so krassen, ja, pogromartigen Ausschreitungen dann geführt haben. Und daran sieht man so ein bisschen, also das sind natürlich nicht dieselben Subjekte, die beide Seiten des Rassismus ausleben, aber für die MigrantInnen ist es natürlich, die sind einerseits irgendwie ausgeliefert als billige, extrem ausgelieferte Arbeitskräfte, die da unter extrem schlimmen Bedingungen auf diesen Farmen arbeiten müssen, teilweise so nur halblegal sich dort überhaupt aufhalten. Und andererseits sind sie, weil sie auf diese Weise entrechtet und ausgeliefert sind, auch nochmal einem besonderen Vernichtungsrassismus ausgesetzt, weil sie irgendwie verantwortlich gemacht werden für diese Arbeitsbedingungen, die natürlich auch die lokale Bevölkerung im Negativen betrifft, weil ihre Arbeit natürlich damit auch total entwertet wird. Ja, und ich glaube, ohne dass wir jetzt Zeit haben, da tiefer drauf einzugehen, aber Rassismus ist ja nur eine Form von Ideologie der Ungleichwertigkeit. Vergleichbare Mechanismen hat man auch bei anderen Formen, also nur mal als Beispiel genannt. Sexismus führt ja auch dazu, dass wir bis heute selbst bei in Deutschland geborenen, aufgewachsenen Frauen auch Gender Pay Gap haben. Und gleichwertige Arbeit trotzdem noch mal deutlich geringer bezahlt wird. Also ich glaube, gerade in der Pflegearbeit, die ja vor allem auch migrantisch geprägt ist in Deutschland, sehen wir total gut da so eine Überschneidung von Migration und Geschlecht und der spezifischen Klassenposition von Überausgebeuteten. Aber genau, also die Frage, ob sich dieser Begriff auch nochmal auf so ein Geschlechterverhältnis übertragen lässt, damit befasst sich Eleonora zum Beispiel, also mit der wir auch diesen Artikel in der Z geschrieben haben, in ihrer Doktorarbeit. Also mir ist jetzt aktuell keine Literatur bekannt, die sich sehr tiefergehend mit dieser Frage beschäftigt, aber da kommt in Zukunft noch was. Ja, sehr schön. Da wird die Lücke, die Intersektionalitätstheorie reißt, dann vielleicht materialistisch geschlossen sozusagen. Ja, im Idealfall genau das. Gut, dann kommen wir jetzt nochmal vielleicht zu den institutionellen Voraussetzungen. Also da gibt es so verschiedene Ebenen. Also ich finde, es lässt sich einmal beobachten, vor allem durch Menschen, die informell in Deutschland sind, also Menschen, die aus Nicht-EU-Ländern kommen und deswegen keinen legalen Aufenthaltsstatus haben. Die sind natürlich nochmal besonders ausgeliefert und die sind häufig auch in informelle Arbeitsverhältnisse angebunden. Also entweder auf dem Schwarzmarkt oder in Bereichen, die so schwer regulierbar sind, also jetzt auf dem Bau zum Beispiel. Da kann man sehen, dass Menschen, die die deutsche Staatsbürgerschaft nicht haben und deswegen auf bestimmte, also keine Ahnung, die jetzt nicht sozialversicherungspflichtig angestellt sind oder sowas, dass es bei denen nochmal möglich ist, den Lohn relativ willkürlich festzulegen und ein krasses Herabdrücken der Löhne dadurch zu erreichen. Dann gibt es aber auch Leute, die sich formal gesehen legal in Deutschland aufhalten, aber besonders ausgeliefert sind, weil sie zum Beispiel als EU-Staatsbürger für Also es gibt ja so ein paar Modelle innerhalb der EU, die es ermöglichen, Menschen unter dem Mindestlohn in Deutschland zu entlohnen. Zum Beispiel, wenn das findet vor allem mit Ost- und Südosteuropa statt, dass man zum Beispiel Agenturen hat, die in der Pflege zum Beispiel arbeiten. Also dass Pflegekräfte auch von Agenturen angeworben werden, die ihren Sitz zum Beispiel in Rumänien oder sowas haben. Und dann Menschen hierher entsenden. Diese Menschen halten sich in Deutschland auf, die leben in Deutschland, die arbeiten in Deutschland, sind aber sozusagen formal eigentlich nicht in Deutschland angestellt und deswegen ist es total möglich, ihren Lohn herabzudrücken. Und das sind so Modelle, mit denen das funktioniert. Also die EU ist da auf jeden Fall eine wichtige Institution, einmal durch die Art, wie Menschen aus anderen EU-Ländern eingebunden werden, aber auch wie sozusagen die EU auch als Grenzregime funktioniert, was Menschen aus Nicht-EU-Ländern besonders raushält oder eben besonders ausliefert. Ich glaube, ein so ein Faktor ist ja auch ganz banal, wenn man neu in ein Land zuwandert, dort die Gepflogenheiten, vielleicht auch seine eigenen Rechte nicht kennt. Selbst wenn man formal Rechte hätte, man weiß ja gar nicht, wie man sie wahrnimmt. Das ist ja auch schon oft wahr für Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, die aber einfach denen sozusagen das Wissen darüber fehlt, was für Rechte sie haben und wo sie sich hinwenden müssen, um diese Rechte durchgesetzt zu bekommen. Ja, total. Und gerade MigrantInnen sind ja häufig auch gewerkschaftlich nicht eingebunden oder organisiert. Und das ist auch ganz interessant, dass bei den Geflüchtetenprotesten, die so 2012 angefangen haben, die dann auch geendet sind hier in Berlin am Oranienplatz, bei dieser Besetzung. Eine der Forderungen war ja, dass Geflüchtete während des Asylprozesses Mitglied in deutschen Gewerkschaften werden dürfen. Und das erschien damals so ein bisschen als absurde Forderung, weil man während des Asylprozesses ja gar keine legale Arbeitserlaubnis hat. Das heißt, man darf eigentlich nicht arbeiten. Warum will man dann Gewerkschaftsmitglied werden? Und da wurde jetzt nicht mit dem Begriff Überausbeutung gearbeitet, aber ich finde schon, dass man in diesen Kämpfen irgendwie sehen kann, dass Überausbeutung insofern thematisiert wird, als dass natürlich dadurch klar wird, dass gerade Geflüchtete während des Asylprozesses, weil sie keine legale Arbeitserlaubnis haben, aber häufig trotzdem arbeiten wollen oder müssen, eben besonders ausgeliefert sind, aber gar keinen rechtlichen Schutz genießen und deswegen das sozusagen auch mit dieser Forderung ein Stück weit sichtbar machen wollten. Also tatsächlich darf man sich ja sogar, selbst wenn man illegal arbeitet, man kann sich streng genommen trotzdem seine ausstehenden Löhne einklagen. Ja. Aber klar, es ist natürlich, viele schrecken davor zurück aus Angst, dann sich da zu offenbaren und da vielleicht dann auch eine Grundlage dafür zu liefern, dass Asylbegehren oder sonstige Aufenthaltstitel dann deswegen beendet werden. Ja, und das ist auch nicht unwahrscheinlich, dass es passiert. Also das rechtliche Risiko für Menschen, die informell angestellt sind und für Arbeitgeber, die Leute informell anstellen, ist total asymmetrisch. Also du bezahlst als jemand, der jetzt irgendwie illegal Leute für sich anstellt, vielleicht so eine kleine Gebühr, die häufig auch unter dem liegt, was du als Plus machst, dadurch, dass du solche Leute überhaupt anstellen kannst. Das heißt, das ist eigentlich ein relativ geringes Risiko, was man irgendwie als jemand hat, der Leute einstellt. Als jemand, der geflüchtet und während des Asylprozesses, das heißt einen sicheren, unsicheren Aufenthaltsstatus hat, ist das Risiko ja ungleich viel höher. Ja, und gleichzeitig, wenn man gar nicht erst aufgetaucht in irgendeiner Form dokumentiert ist, also zum Beispiel ein Asylverfahren laufen hat oder ähnliches, sondern wenn man einfach nur sich illegal aufhält und dann vielleicht ein Arbeitsverhältnis eingeht, auch natürlich muss, weil irgendwoher muss der Lebensunterhalt ja kommen, dann ist man ja noch mehr ausgeliefert, weil man sofort mit, also eigentlich ist es sozusagen verboten, diese Ausbeutungsverhältnisse unter Mindestlohn und so weiter und so fort. Kein Einhalten von Arbeitsschutz und ähnliches. Wie will man diese Rechte durchsetzen? Würde man das versuchen, würde man dann direkt abgeschoben werden. Insofern, gerade Illegalisierte sind die leichtesten Opfer für solche Arbeitsverhältnisse. Und ich glaube, da muss man nicht lange überlegen. Also ich glaube, wer in Berlin preisgünstig essen geht und der kann sich wahrscheinlich, macht sich, also wenn man dann einen Blick in die Küche wagt, dann sieht man dann wahrscheinlich, dass er jetzt nicht die Also, dass da sehr, sehr viel zum Beispiel schwarze Menschen arbeiten und dass man weiß auch, dass teilweise eben Menschen, die in Unterkünften leben, nebenbei dort arbeiten und dann eben deutlich geringere Löhne, deutlich schlechtere Arbeits- unter deutlich schlechteren Arbeitsbedingungen als, wie es eigentlich gesetzlich vorgesehen wäre. Und das führt mich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage, nämlich, erstens, welche Gruppen von Kapital, also welche Kapitalfraktionen, aber vielleicht auch welche Klassenfraktionen des Proletariats profitieren denn eigentlich davon, dass diese Überausbeutung stattfindet? Weil ich glaube, man kann schlecht behaupten, dass nicht auch Teile der Lohnabhängigen davon profitieren, dass sie zum Beispiel über so günstige Serviceleistungen darüber Zugriff haben oder dass sie vielleicht sehr, sehr preisgünstig eine Pflegekraft, 24-Stunden-Pflegekraft für die eigenen pflegebedürftigen Verwandten durch irgendwelche Agenturen aus Rumänien oder so bekommen. Die Frage ist natürlich, was profitieren heißt. Also ich würde immer so ein bisschen vorsichtig davor sein zu sagen, dass sozusagen andere Klassenfraktionen des Proletariats von Überausbeutung an sich profitieren, weil ich es schon wichtig finde, dass klar wird, dass Überausbeutung, und das schreibt auch Rui Marini ganz explizit, kein Verhältnis zwischen unterschiedlichen Klassenfraktionen ist, sondern zwischen den besonders ausgelieferten Teilen der Arbeiterklasse und dem Kapital. Und dass da sozusagen das nicht bedeutet, dass also den Arbeitern wird, also ne, den überausgebeuteten Arbeitern wird so ein bisschen mehr abgezwackt und es wird dann den nicht überausgebeuteten oder den regulär beschäftigten Arbeitern einfach so zur Verfügung gestellt. Aber du hast natürlich recht, dass irgendwie eine günstige Infrastruktur dadurch geschaffen werden kann. Also insbesondere, wenn wir uns Länder wie Deutschland anschauen und auch innerhalb der Reproduktionskrise, die ja auch mit billigen migrantischen Arbeitskräften irgendwie ausgeglichen werden soll, dass da nicht auch ein billiger Zugang irgendwie zu günstigeren Arbeitskräften entsteht. Ich glaube, wichtig ist, dass vor allem die Kapitale, die in Länder des globalen Südens exportiert werden, also die dort produzieren, dass die vor allem davon profitieren, Menschen in überausgebeuteten Verhältnissen anzustellen. Also ich glaube, gerade in der Textilindustrie ist es total offensichtlich, dass die eben davon profitieren. In Deutschland ist es eben, ich hatte ja vorhin schon die Bauindustrie erwähnt, aber in der Fleischindustrie kann man das zum Beispiel auch ganz krass beobachten, dass du dort sehr viele, sehr prekär beschäftigte, überausgebeutete ArbeiterInnen hast. Also es sind, würde ich sagen, gerade die Klassenfraktionen, die niedrig qualifizierte Arbeit einbinden, die zur Not auch so ein bisschen, die auch ein bisschen flexibler ist in der Art, was so das Produktivkraftniveau angeht. Also zum Beispiel können wir in der Textilindustrie beobachten, dass teilweise auf einem technischen Stand gearbeitet wird, der total zurückgeblieben ist. Also in Südasien zum Beispiel, in Ländern wie Bangladesch, es ist teilweise viel günstiger, Leute anzustellen, die per Hand Sachen abnähen, als in so eine supermoderne Nähmaschine zu investieren, weil die Lohnkosten so niedrig sind. Also dass sozusagen eine Automatisierung auch schon teurer ist als das, was du dort eigentlich als Lohnkosten bezahlst. Das sind so, also diese Art von Kapitalfraktionen, würde ich sagen, die so auf diese Weise auch ein bisschen flexibler sind, die profitieren auf jeden Fall sehr von der Überausbeutung. Genau. Also sozusagen alle, die Low-Tech in irgendeiner Form herstellen oder Genau. Konsumgüter. Ja, genau, würde ich sagen. Genau, und jetzt vielleicht nochmal der Blick nach Deutschland, weil das hatte ich jetzt ja gerade auch angesprochen. Also ich glaube, während Corona in der Hotel- und Gastronomiebranche haben ja sozusagen Hotels und Gastrobetriebe mussten schließen und sehr, sehr viele Menschen, die dort ihr Auskommen hatten, haben sich in der Zeit was anderes gesucht und sind dann nicht wieder zurückgekommen, weil sie gemerkt haben, wie verhältnismäßig schlecht sozusagen von den Stunden, von auch der körperlichen Anstrengung, die es mit sich bringt, eigentlich diese Jobs sind. Und das heißt, dort gibt es einen riesigen Personalmangel. Der wird sehr, sehr, sehr viel eben auch gestopft dann mit zum Beispiel Auszubildenden, die aus beispielsweise Vietnam angeworben werden. Da gab es vor ein paar Monaten so einen Artikel von einem Auszubildenden aus Vietnam, der mit einem Schild vor dem Betrieb, wo er gearbeitet hat, stand und irgendwie gesagt hat: Hilfe, ich muss hier Vollzeit arbeiten neben der Berufsschule und ich kriege irgendwie kaum Geld und genau, habe eigentlich gar kein Leben mehr. Auch wenn wir jetzt hier in Berlin in die Küchen gucken oder ähnliches. Wir profitieren als Menschen, die hier aufgewachsen sind, ja schon davon, dass sozusagen statt dass vernünftige Löhne in diesen Bereichen gezahlt werden und bestimmte Arbeitsbedingungen eingehalten werden, ja, die Preise, also obwohl sie natürlich gestiegen sind in den letzten Jahren aufgrund der Inflation oder so, das sind eigentlich zu niedrige Preise für diese Art von Dienstleistung, die wir jetzt einkaufen können. Also ich sag mal jetzt, 12, 14 € für ein vietnamesisches Essen ist eigentlich zu billig. Und es gibt noch Läden, die sind noch deutlich, deutlich billiger. Profitieren wir als hier in Deutschland aufgewachsene Menschen nicht trotzdem dann enorm von der Überausbeutung von Zugewanderten hier in Deutschland? Ja, auch, würde ich sagen. Also, weil das ermöglicht, dass unsere Produktionskosten dadurch sozusagen niedriger werden. Aber das, ich finde, das setzt immer so ein bisschen voraus, dass es sozusagen so ein festgesetztes Reproduktionsniveau auch für uns gibt und dass sozusagen deren Überausbeutung es für uns einfach nur so ermöglicht, billiger zu produzieren, ohne vorauszusetzen, dass es sozusagen nicht nur diese zwei Optionen gibt. Also es gibt ja nicht nur die Option, die werden nicht überausgebeutet und wir bezahlen mehr für unser Essen, oder die werden überausgebeutet und wir bezahlen weniger für unser Essen. Also wenn man das so gegenüberstellt, dann ja, na klar. Aber wenn man das versteht, sozusagen als natürlich auch eine Möglichkeit des Kapitals, profitabler zu produzieren, also die Profitraten irgendwie hochzuhalten und das deswegen sozusagen eingebettet ist in den allgemeinen Klassenkampf, also in den allgemeinen Stand des Klassenkampfes, dann würde ich sagen, gibt es darüber hinaus ja noch ganz andere Möglichkeiten. Also eine, in der diese MigrantInnen in eine Form von Organisierung eingebunden werden und bessere Löhne, ein höheres Reproduktionsniveau erkämpfen können und dass die Preise aber zum Beispiel trotzdem niedrig bleiben, weil die Profitmargen dann irgendwie niedriger wären oder sowas. Also das ist sozusagen eine Möglichkeit innerhalb der politischen Auseinandersetzung, wenn wir uns Überausbeutung auch als ein Verhältnis innerhalb des Klassenkampfes anschauen. Und dann gibt es natürlich nicht nur diese zwei Möglichkeiten, aber wenn du das so formulierst, ja, auf jeden Fall. Also klar. Genau, also ich wollte jetzt auch keineswegs irgendwie moralisch argumentieren und sagen, man darf da jetzt nicht mehr essen gehen oder sowas. Mir ist schon durchaus bewusst, dass das jetzt vielleicht durch eine individuelle Konsumentscheidung nicht zu ändern ist, sondern dass es das ein strukturelles Problem ist. Genau, aber vielleicht kommen wir später nochmal zu dem Punkt, was ist aus so einer sozialistisch-marxistischen Perspektive jetzt dann die richtige Ansatz. Vielleicht kommen wir aber nochmal zu dem Begriff der Überausbeutung selbst. Also es gibt ja auch eine relativ breite Diskussion darüber und in der Z gab es ja nicht nur euren Artikel, sondern auch noch von anderen Leuten dazu, dass auch noch einige theoretische Probleme mit diesem Begriff der Überausbeutung verbunden sind. Also zum Beispiel, inwiefern ist das überhaupt messbar oder überhaupt objektiv feststellbar? Könntest du vielleicht dazu noch mal was sagen? Ja, genau. Die Kritik bezieht sich auch so ein bisschen breiter auf die Frage, ob sich sozusagen so ein Ausbeutungsniveau eigentlich empirisch überhaupt in der Form messen lässt. Also, und dann auch so ein bisschen die Frage, okay, wir gehen eigentlich von einem gesellschaftlich durchschnittlichen Wert der Arbeitskraft aus. Das heißt, ein Durchschnitt bezeichnet ja immer, dass es da sozusagen eine gewisse Varianz gibt. Und wenn wir sagen, dass sozusagen dieser Durchschnitt krass unterschritten wird, was meinen wir eigentlich damit? Also lässt sich das einfach nur als Gradunterschied messen oder ist das eigentlich ein qualitativer Unterschied zwischen so einer normalen Ausbeutung oder einer durchschnittlichen Ausbeutung und einer Überausbeutung, die wir machen wollen? Und die Frage nach der Messbarkeit, das ist auf jeden Fall ein Problem, allein schon deswegen dadurch, dass Überausbeutung nicht sozusagen einfach eine feste Sache ist, sondern flexibel innerhalb von Ausbeutungsverhältnissen insgesamt eingebunden ist. Das heißt, Arbeitsverhältnisse an sich können auch so ein bisschen hin und her changieren zwischen ausbeuterisch und überausbeuterisch. Und dann müsste man natürlich auch Kriterien festlegen, ab wann tritt sozusagen Überausbeutung ein und ab wann ist es noch in Anführungszeichen normale Ausbeutung. Also das sind alles Sachen, die man noch konzeptualisieren müsste. Und dann ist natürlich auch die Frage, okay, will das eigentlich einen Unterschied zwischen unterschiedlichen ArbeiterInnen bezeichnen oder geht es da sozusagen einfach um eine Art, wie das Kapital versucht, sozusagen profitabler zu produzieren? Also, was versucht man mit dem Begriff eigentlich zu konzeptualisieren? Ich würde auch sagen, dass es ein Stück weit offen ist. Also, dass gerade was so diese empirische Konzeptualisierung von Überausbeutung angeht, dass das noch so ein bisschen aussteht, gerade in der deutschen Debatte. Es gibt von John Smith, der hat auch einen Artikel in dem Buch geschrieben, auch ein Buch, das heißt Imperialism in the 21st Century. Da versucht er sich sozusagen auf einem globalen Maßstab, indem er sich Wertschöpfungsketten anschaut, Überausbeutung auch empirisch festzuhalten. Das ist jetzt nicht auf Deutschland konkret bezogen, sondern wirklich international, aber da besteht auf jeden Fall der Versuch, da auch nochmal empirisch ranzugehen. Wo du es gerade ansprichst, dass es dazu eine englischsprachige Debatte gibt und eine deutschsprachige noch nicht so richtig. Was ist deine Vermutung, woran liegt das, dass man sich in Deutschland noch nicht so richtig strukturiert damit auseinandergesetzt hat? Also ich habe das in der Z jetzt ja auch nachverfolgt. Es gibt da ja schon eine etwas längere Debatte dazu und in Deutschland ist da so ein bisschen so ein blinder Fleck. Also gerade was das Themenfeld Migration angeht, aber ich meine, man kann das Konzept von Überausbeutung kann man ja auch jetzt nicht nur auf Migranten anwenden, sondern das ist ja auch vielleicht ein Erklärungsmodell, das auch andere marginalisierte Gruppen und deren Entwertung auf dem Markt erklären könnte. Ja, ich schiebe das vielleicht noch mal so kurz rein. Also ich habe ja gerade so ein bisschen diese imperialismustheoretische Auseinandersetzung mit Überausbeutung beschrieben, also die vor allem sich auf die lateinamerikanischen Ursprünge der Dependenztheorie bezieht. Aber es gab noch mal eine parallele Debatte, die in den 1940er Jahren in den USA begonnen hat, also eigentlich so ein bisschen früher, von so Leuten wie Claudia Jones, also so aus dem Umfeld der Kommunistischen Partei der USA, die dem auch mit dem Begriff der Überausbeutung gearbeitet haben, also Superexploitation. Und das aber konkret auf die Arbeitssituation von schwarzen Frauen in den USA bezogen haben. Also da geht es nicht um Überausbeutung auf so einem globalen Maßstab, sondern der besonderen Ausgeliefertheit von schwarzen Frauen in den USA, die ja auch nochmal historisch bedingt ist. Und die theoretischen Auseinandersetzungen damals waren ja auch während der Jim Crow Era, also vor der Bürgerrechtsbewegung, der rechtlichen Gleichstellung Und da gibt es sozusagen diese Auseinandersetzung nochmal für sich, würde ich sagen. Ich denke, in Deutschland hat die, also ich glaube, das hat verschiedene Gründe, aber ich glaube, der wichtigste Grund ist, dass sowohl in der marxistischen Theorie als auch in so einer allgemeinen Linken die Auseinandersetzung mit Imperialismustheorie insgesamt einfach nicht so geführt wurde. Also es ist relativ verengt. Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also einmal mit, also natürlich auch irgendwie mit so einem Antikommunismus in der BRD und der Assoziation von Imperialismustheorie, ne, Lenin, Ostblock und so weiter. Und das ist auch, also sowohl in Deutschland insgesamt, aber auch in der Linken so eine krasse Ablehnung davon gab. Das heißt, es wurden diese Auseinandersetzungen teilweise einfach gar nicht geführt. Es gibt so ein paar Ansätze dieser Auseinandersetzung in den 70er Jahren in der westdeutschen Linken, in der auch viele der Texte, die sich so mit Dependenztheorie insgesamt befassen, auch übersetzt wurden. Also Walter Rodney wurde ja in den 70ern schon übersetzt. In den 60ern gab es schon Texte von André Gunda Frank, der dieses Buch Unterentwicklung in Lateinamerika geschrieben hat. Also es gab ein Stück weit diese Auseinandersetzung und die wurden dann aber schnell beendet und dann jetzt eigentlich aktuell erst wieder aufgegriffen. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, das ist jetzt gerade so ein neu entfachtes Interesse in Deutschland, also in so einer Linken, auch vor allem in der marxistischen Linken, eine Auseinandersetzung mit Imperialismus gibt. Aber dass es das ganz viele Jahrzehnte einfach gar nicht gegeben hat. Und dann glaube ich, hat es auch historische Gründe, also dadurch, dass Deutschland seine Kolonien natürlich nach dem Ersten Weltkrieg schon aberkannt wurden, ist in Deutschland auch die Aufarbeitung von Kolonialgeschichte relativ zurückgeblieben und auch im öffentlichen Leben gar nicht so präsent wie vielleicht in anderen Ländern wie England oder Frankreich, wo du postkoloniale Migration in der Nachkriegszeit ganz viel hattest und die ja auch sehr offensichtlich ist, weil sie die Gesellschaft krass prägen. Das ist in Deutschland so ein bisschen vermittelter. Die gibt es in Deutschland natürlich auch, aber die findet nochmal so ein bisschen vermittelter statt. Und deswegen würde ich sagen, ist die Auseinandersetzung auch durch die gesellschaftlichen Bedingungen in Deutschland einfach so ein bisschen unterentwickelter. Aber ich würde auf jeden Fall trotzdem sagen, dass man in den letzten Jahren da schon so ein Shift mitbekommt und dass jetzt ganz viele dieser Debatten geführt werden. Und also allein schon, dass diese Ausgabe erschienen ist mit diesen ganzen Texten, ist ja schon so ein Schritt in die Richtung auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Naja, also man kann, glaube ich, auch zusammenfassen, dass das Phänomen der Überausbeutung, also sowohl der Überausbeutung im kapitalistischen Zentrum, also was wir ja auch täglich mitbekommen, von den ganzen Geschichten von Baustellen, wo irgendwie der Subunternehmer des Subunternehmers dann irgendwie Menschen nur 2 bis 3 Euro die Stunde zahlt und denen dann aber noch ein paar 100 Euro abknüpft dafür, dass sie in der 10-Personen-Zimmer mit einer Matratze irgendwie untergebracht werden. Bei Corona haben wir es ja auch nochmal mitbekommen, was so Spargel- und Erdbeerernten und sowas alles angeht. Wobei auch da ziemlich offensichtlich wurde, dass man da dann irgendwie sämtlichen Infektionsschutz komplett beiseite geschafft hat, während man die Thematiken sonst überall ziemlich ernst genommen hat. Also man kann immer wieder darauf stoßen und auch irgendwie Bericht darüber, wie die Arbeitsbedingungen im globalen Süden aussehen. Also gibt es ja nun auch schon seit Jahrzehnten und auch regelmäßig wieder irgendwelche Katastrophen von niedergebrannten, zum Beispiel Textilfabriken oder wie Kobalt im Kongo gefördert wird, unter welchen Bedingungen und so weiter und so fort. So, und dann ist auch immer in den bürgerlichen Debatten von ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen die Rede. Also die meinen natürlich das eher so moralisch. Ich glaube, die würden von ausbeuterisch sprechen, vielleicht so ein bisschen analog dazu, wenn wir über Überausbeutung sprechen. Aber was sind da so die Lösungen aus deren Sicht? Und dem entgegengesetzt, was müssten dann marxistische tagespolitische Forderungen sein? Und inwiefern unterscheiden die sich dann zu diesen bürgerlichen Lösungsansätzen? Also ich glaube, eine marxistische tagespolitische Forderung müsste auf jeden Fall sein, dass man gerade die Frage der Migration nochmal expliziter aufgreift und auch die Frage von Rechten von Migrantinnen, weil gerade die Entrechtung von sowohl formellen als auch informellen Migrantinnen und der Art, wie sie in den deutschen Arbeitsmarkt mit einbezogen werden, ist hier auf jeden Fall die wichtigste Grundlage für Überausbeutung. Und da muss man sozusagen das auf verschiedenen Ebenen angehen. Also ich hatte einmal über gewerkschaftliche Einbindung und so weiter gesprochen, aber auch auf einer rein rechtlichen Ebene. Also es gibt jetzt gerade eine immer weitere Aushöhlung und eine immer weitere Entrechtung von MigrantInnen. Und das erscheint jetzt sozusagen erstmal als eine Forderung, die vielleicht außerhalb von so Arbeits- und Klassenkämpfen steht, aber das findet auf jeden Fall da drin statt. Genau, und die bürgerlichen Antworten, die bewegen sich auf unterschiedlichen Ebenen. Also es gibt ja sozusagen einmal so rechts- und dann so linksbürgerliche Antworten. Ich glaube, die rechtsbürgerlichen Antworten ist vor allem, spielt sozusagen in Richtung einer weiteren Entrechtung von Menschen an, die sozusagen an sich problematisiert werden. Also, dass MigrantInnen zum Beispiel irregulär beschäftigt werden, wird als Problem für die selbst begriffen. Dass da sozusagen ein weiterer Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt stattfinden soll. Das sind ja gerade in so rechten, also in so einer rechten Sozialdemokratie, also wie wir sie vielleicht teilweise bei den Gewerkschaften kennen oder bei jetzt so Forderungen von so Bündnis Sahra Wagenknecht oder so, ne, eine weitere Beschränkung der Migration oder auch, ne, die deutschen Gewerkschaften haben ja während der Gastarbeitermigration dieses Inländerprimat gefordert, irgendwie was deutsche Arbeitskräfte oder EU-Bürger weiter privilegiert als irgendwie ausländische beziehungsweise nicht EU-Bürgerinnen. Deutsche zuerst sozusagen. Genau, das sind ja Forderungen, die sich sozusagen, die vermeintlich im Interesse der deutschen Arbeiter sind, aber eigentlich MigrantInnen vor allem weiter entrechten und damit ja auch das allgemeine Niveau für die Arbeiterklasse insgesamt drücken. Ja, und so ein bisschen auch ignorieren, vielleicht, wenn ich da kurz einhaken darf, sie ignorieren auch so ein bisschen, dass es da letztendlich auch um Jobs geht, die eigentlich gar nicht attraktiv sind. Also, ne? Die schlecht bezahlt, Schichtarbeit, dreckig, vielleicht sogar gefährlich sind, ja, oder körperlich so anstrengend, dass sie eigentlich für viele gar nicht mehr interessant sind. Das wird da auch total ausgeblendet. Ja, total. Also die sind ja auch niedrig qualifiziert und deswegen Jobs, die sozusagen auch nochmal, also in denen es auch darum geht, MigrantInnen einzubinden, weil man sie flexibel schnell einstellen, aber auch flexibel wieder entlassen kann und so weiter. Also das sind gar keine Stellen, die für Menschen, die nicht auf diese Weise ausgeliefert sind, in irgendeiner Form interessant sind. Ja, oder im Gewerkschaftssprech vielleicht, die keine gute Arbeit sind. Genau. Genau, und dann kommen wir vielleicht zu den linksbürgerlichen Antworten, also die linksliberale Blick auf ausbeuterische Arbeitsverhältnisse. Was sind so deren Lösungsansätze? Die sind ja auch teilweise dafür mehr Rechte und auch, was ja auch, glaube ich, aus unserer Sicht richtig ist, eben das, was die rechtsbürgerlichen fordern, also immer mehr Zugangshemmnisse, immer mehr Druck, das abzubauen. Ja, genau. Also da gibt es teilweise natürlich auch die Forderung nach mehr Rechten von MigrantInnen oder schnellere Einbürgerungsprozesse oder eine Einbindung in Sozialversicherungspflicht oder, ne, also dass man, du meintest ja auch vorhin schon, dass man eigentlich theoretisch darf, kann man das rechtlich einklagen, wenn man seinen Lohn nicht ausbezahlt bekommt, auch wenn man illegal oder irregulär beschäftigt ist. Diese Forderungen gehen aber häufig daran vorbei, wieso das eigentlich funktioniert, dass die so ausgeliefert sind. Also klar kannst du jetzt dafür kämpfen, dass jemand das juristisch einklagen kann. Und ich finde es auch gut, dass es das gibt. Aber in der Realität funktioniert das natürlich nicht, weil welcher Mensch, der in Deutschland illegal beschäftigt ist, geht jetzt vor Gericht und klagt es dann wirklich ein. Also ich glaube, was so ein bisschen ausgeklammert wird, ist, dass es ein Problem ist, was vor allem dadurch behoben werden kann, dass Menschen sich als ArbeiterInnen organisieren und als ArbeiterInnen dagegen kämpfen. Und da ist man natürlich auch auf Klassensolidarität angewiesen. Also auch regulär beschäftigte deutsche ArbeiterInnen haben sozusagen vermittelt ein Interesse daran, gegen Überausbeutung zu kämpfen, also das allgemeine Ausbeutungsniveau so niedrig wie möglich zu halten. Und dass es eben auch kein moralisches Problem von bestimmten Unternehmern ist oder sowas. Also das gibt es ab und zu, dass manchmal so ein bisschen skandalisiert wird, dass bestimmte Unternehmen besonders ausbeuterisch arbeiten. Also wir hatten das jetzt, weil bei Tönnies, während Corona haben wir das ja auch ganz krass erlebt, viele von den Arbeitsbedingungen, die dort existieren, als solche problematisiert wurden. Und das ist natürlich auch irgendwo ein moralisches Problem, aber keins, was vor allem damit verbunden hat, dass Tönnies jetzt besonders ausbeuterisch ist oder sowas, sondern das ist total üblich in diesen Branchen, wo das eben möglich ist. Und ich würde auch einen Schritt weitergehen und sagen, dass also das Kapital würde überall diese Arbeitsverhältnisse durchdrücken, wenn es nicht von der Gesellschaft irgendwie dazu gezwungen ist, Arbeitsverhältnisse so ein bisschen zu zivilisieren. Und deswegen ist das Problem häufig, dass es dann so sehr moralisiert wird und auch auf dieser Ebene vor allem problematisiert wird, als ob sozusagen das Problem bei so einzelnen Unternehmen liegt, die jetzt besonders schlechte Arbeitsbedingungen haben oder so. Ja, und eben immer auch das alles so als individuelles Problem auch gesehen wird, was irgendwie dann individuell auch einklagbar sein muss. Ich meine, wenn wir Genau. uns jetzt zum Beispiel mal angucken, es gibt ja jetzt schon, in den letzten Jahrzehnten gab es ja schon jetzt Fortschritte, was so Antidiskriminierungspolitiken angeht und die Möglichkeit, das da einzuklagen. Aber wie viele Klagen gibt es denn tatsächlich? Wie viele Leute trauen sich überhaupt zu klagen und welche Hürden gibt es dann, um tatsächlich nachweisen zu können, dass es sich hier um eine Diskriminierung also dass hier eine Diskriminierung stattgefunden hat und es nicht irgendwelche anderen, in Anführungszeichen, sachlichen Gründe dafür gegeben hat, jemanden schlechter zu behandeln. Und da gibt es ja schon auch die Erfahrung, dass es kaum erfolgreiche Gerichtsverfahren gibt, kaum Leute, die sich da durchklagen. Und das wird ja in solchen Situationen nicht anders sein. Da kommt ja noch dazu, dass man sich eben noch nicht mal auskennt in diesem Rechtsrahmen, in dem man sich da bewegt. Insofern kann ja der Ansatz eigentlich nur der kollektive Zusammenschluss sein. Also selbst wenn jetzt die Einheitsfront aller Lohnabhängigen nicht erfolgreich sein sollte, wäre es wahrscheinlich schon so erfolgsversprechender, wenn sich viele Migranten dann zusammenschließen und dann zum Beispiel in wilde Streiks treten, wie das bei den Gastarbeitern der Fall war, die ja dann auch die Gewerkschaften gezwungen haben dazu, auch ihre Interessen mitzuvertreten. Oder wie es zum Beispiel auch bei den Riders in Berlin hier vor ein paar Jahren der Fall war. Ja, total. Und das sind also so kleinere wilde Streiks gibt es auch immer mal wieder. Davon bekommt man häufig medial einfach nicht so viel mit. Aber sozusagen die Aufgabe von so einer Linken oder einer sozialistischen Linken oder so wäre es, auch da irgendwie eine Vermittlung hinzukriegen zwischen, wo finden solche Arbeitskämpfe eigentlich statt und wie kann man die auch verknüpfen irgendwie mit anderen Arbeitskämpfen, die es gibt oder wie kann man dafür irgendwie mehr gesellschaftliche Unterstützung generieren. Aber häufig bekommt man nicht mal mit, dass diese, also in einem kleineren Maßstab, dass diese wilden Streiks überhaupt stattfinden. Ja, ich glaube, vor ein paar Monaten gab es so Lastkraftwagen, Fahrerstreiks, wo irgendein Speditionsunternehmen sich Lastkraftwagenfahrer aus Nigeria, glaube ich, angeworben hat, die dann aber natürlich entsprechend schlecht behandelt hatten. Die sind dann in wilde Streiks getreten. Sowas liest man ab und zu mal in der Presse. Aber ist nicht ein Teil des Problems auch, dass die deutsche Linke einfach sehr, über sehr, sehr wenig Verbindungen in migrantische Milieus verfügt, nicht mal, wenn es irgendwie Exillinke aus anderen Ländern gibt oder so. Ist das nicht auch irgendwie Teil des Problems, dass wir gar keine Zugänge haben zu Menschen, die sich in dieser Situation der Überausbeutung befinden? Ja, total. Also ich glaube, einer der wichtigsten Hürden ist auch zum Beispiel, da eine sprachliche Vermittlung hinzukriegen. Also das hat es teilweise gegeben. Es gab ja vor ein paar Jahren, das war glaube ich auch während Corona, dass so Feldarbeiterinnen, ich glaube, das war irgendwo in NRW, dass so Feldarbeiterinnen gestreikt haben während der Spargelsaison. Also die haben auch zu so Spargelfarms gearbeitet und haben ihre Löhne nicht ausbezahlt bekommen. Und ihnen wurden aber auch die Pässe abgenommen und deswegen waren sie da auch wieder ausgeliefert. Und da ist es aber relativ schnell passiert, dass es eine gewisse mediale Abdeckung davon gab, was da eigentlich passiert. Und es gab so ein paar Linke im Umfeld, die auch irgendwie, ich glaube, Rumänisch-Deutsch-Übersetzungen auch organisieren konnten. Also das ist eigentlich das, was es bräuchte, dass man natürlich einmal Zugang dazu hat. Aber ich glaube, den Zugang kann man bekommen, wenn man sozusagen willens ist, das überhaupt anzugehen. Und dazu muss man diese Verhältnisse überhaupt als etwas begreifen, was man als Linke angehen will. Und ich glaube, das wird jetzt gerade vielleicht, also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen wishful thinking, aber ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt gerade wieder mehr Auseinandersetzungen mit Arbeitskämpfen gibt und dass es dann vielleicht auch überhaupt die Motivation und das Interesse gibt, da reinzugehen. Aber ich glaube, wenn man den Zugang will, dann kann man ihn auch bekommen. Weil gerade migrantische Arbeiterinnen oder Arbeiter insgesamt freuen sich natürlich, wenn jemand Interesse hat, an deren Arbeitskämpfen irgendwie teilzunehmen, da Unterstützung zu liefern, infrastrukturelle Unterstützung zu leisten. Aber dazu muss der politische Wille überhaupt erstmal da sein. Ich muss zugeben, ich bin dann gar nicht so optimistisch wie du. Also vielleicht liegt es daran, dass ich da mich jetzt nicht so viel mit befasst habe bisher, aber mein Eindruck ist schon, dass wenn Linke sich für Migranten einsetzen, das eher so aus so einer Antidiskriminierungsperspektive ist und für Bleiberecht und ähnliches, aber dass sozusagen diese Arbeitsseite oder diese Ausbeutungsseite da nicht so sehr eine Rolle spielt, sondern dass da eben dann ab einem bestimmten Punkt auch irgendwie auch Linke und Linksradikale in diese linksliberalen Forderungen einschwenken, dann eher so, wie die Leute haben einen Job, das ist voll der Erfolg. Und dann guckt man erstmal nicht so genau darauf, was das eigentlich für ein Job ist. Also das ist ja in aller, also selbst wenn es ein legaler Job ist, ist es ja oft so, dass die Menschen deutlich weniger verdienen und überqualifiziert sind dann für die Beschäftigung, in der sie dann eigentlich hier in Deutschland landen. Also dass irgendwie, ich sag jetzt mal, die Ärztin aus Syrien jetzt hier noch eine Pflegeausbildung macht oder sowas in die Richtung. Also das ist ja, sowas kommt ja vor. Und dass irgendwie man sich da gar nicht so sehr Gedanken macht über diese Ausbeutungsseite und über die, ja, also den Zugriff des Kapitals auf günstige Arbeitskraft. Das ist so mein Eindruck. Ja, das kann auf jeden Fall sein. Also ich sehe das auch, aber ich habe, also ich nehme auf jeden Fall wahr, dass dass sich das gerade so ein bisschen verändert. Also dass da schon gerade so ein kleiner Shift stattfindet in der Auseinandersetzung damit, wie Migration und Klassenverhältnisse, Imperialismus und so weiter irgendwie miteinander verknüpft sind. Also das nehme ich schon wahr an der Art, wie über Migration überhaupt diskutiert wird und dass man Migration vor allem auch als etwas Klassenpolitisches begreift, das sehe ich schon. Aber ich glaube, ein Problem ist natürlich auch dass die Gewerkschaften an sich keine kämpferische Perspektive liefern. Also die Art, wie die deutschen Gewerkschaften natürlich auch nochmal in den deutschen Staat integriert werden, führt schon auch zu einer Einhegung dessen, was Leute unter Arbeitskämpfen und Klassenpolitik überhaupt verstehen. Also dass es da so ein sehr formales Verständnis davon gibt, ja, da finden also Tarifverhandlungen statt. Und also ich hoffe, dass sich das so ein bisschen verändert, weil ich glaube, dann kommt der Rest auch mit. Ja, dafür müsste man wahrscheinlich auch vermehrt dazu übergehen, auch politische Forderungen zu stellen Genau. im Rahmen der Tarifauseinandersetzung. Ich glaube, da Genau. gibt es auf jeden Fall Kräfte innerhalb der deutschen Gewerkschaft, die das mehr machen wollen, Ja. die da auch irgendwie so ein bisschen ihren Einfluss ausbauen können. Aber genau, ich glaube, da sind wir auch noch am Anfang leider. Ja, das ist auch meine Wahrnehmung. Und allgemein haben wir jetzt gerade ja eine Situation des gesamtgesellschaftlichen Rechtsrucks, das eben eigentlich auch progressiv-Neoliberale, die jetzt zumindest in Sachen Migration vielleicht noch eher Bündnispartnern hätten sein können, jetzt so dermaßen den Rechtsschwenk hingelegt haben, dass ja, ich glaube, ja, die Aussichten jetzt nicht die besten sind, um da wirklich was aufzubauen. Umso mehr, glaube ich, müssen wir da auf eine Perspektive von unten setzen und auch Selbstorganisationsprozesse von Menschen, die überausgebeutet werden, unterstützen. Aber das setzt eben voraus, dass wir als Linke da auch mal ein Auge drauf werfen. Und vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Und bis vielleicht zum nächsten Mal. Ich kann ja vielleicht schon mal ankündigen, dass wir schon mal gesprochen haben, darüber auch eine Folge zu machen über Migration und Imperialismus, also den Zusammenhang von Migration und Imperialismus. Vielleicht im April mal gucken. Ja, gerne. Dann bis bald. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für den Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.